1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich habe nie Sex. Darüber möchte ich gerne mit euch sprechen. Das ist das Thema unserer Sendung heute und ich möchte gerne mit Leuten reden, die unfreiwillig oder freiwillig keinen Sex haben. Zum Beispiel, weil sie asexuell sind, also gar kein Interesse an Sex haben, weil sie vielleicht krank sind, weil sie fromm sind, weil sie vielleicht mit Sexualität irgendwann mal sehr schlimme Erlebnisse gehabt haben oder diese Erlebnisse damit verbinden und deshalb heute keinen Sex oder sehr, sehr, sehr lange keinen Sex mehr haben. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist Jan. Jan ist 21. Guten Morgen, Jan. Schönen guten Morgen, Domian. Ja, du sagst, ich habe nie Sex. Ganz genau, und zwar freiwillig. Warum? Das ist folgendermaßen, ich habe eine Einschränkung, also eine Behinderung. Das heißt, ich habe eine sehr, sehr starke Kurzsichtigkeit, trage dementsprechend auch eine Brille und habe zuzüglich noch Augenzittern, was also bedeutet, ich kann die Pupille nicht ruhig halten. Mhm. Und ich sehe das in meinem Fall, das hört sich jetzt vielleicht etwas seltsam an, ich sehe es als moralisch verkommen an, wenn ein Mensch wie ich Sexualität aktiv praktizieren würde. Bitte, ich zucke zusammen. Als moralisch verkommen? Richtig. Ein Mensch wie du, der eine Sehbehinderung hat. Oder generell Behinderung. Der generell eine Behinderung hat, das ist genau. Moralisch verkommen, wenn diese Person Sexualität hat. Das erklär mir mal. Bitte? Das erklär mir bitte mal. Ja, das kann ich gerne tun. Also es ist folgendermaßen, diese doch sehr extreme Einstellung hatte ich nicht von nicht schon immer, sondern das hat sich erst vor circa 4 Jahren ergeben. Und war so, dass ich damals in eine ehemalige Klassenkameradin von mir sehr, sehr, sehr verliebt war. Ja. Und in der Schule auch sehr viel Zeit mit ihr verbracht habe. Und hinterher hat sich dann eben rausgestellt, dass sie mich eben nur dazu braucht, um ihre persönlichen Noten im Unterricht aufzubessern und sich ansonsten absolut gar nicht für mich interessiert hat. Ich verstehe, die hat dich verarscht. Benutzt, genau. Sagen Sie, genau. Und über diese Erkenntnis bin ich dann eben in eine sehr, sehr, sehr starke Depression verfallen, habe infolgedessen auch ein Vierteljahr in einer psychiatrischen Klinik verbringen müssen. Und irgendwann kam zu dieser Depression eben noch dieser, ja, ich muss es jetzt wirklich mal in aller Deutlichkeit sagen, dieser massive Hass gegen mich, weil ich diese Behinderung habe und auch gegen andere Leute mit Behinderungen. Mhm. Wer hasst dich wegen deiner Behinderung? Mich hasst niemand. Ich hasse mich selber dafür, weil ich die habe. Ach so, meinst du das? Ach so, verstehe. Ich verstehe. Nochmal. Es beschränkt sich bei dir, bei deiner Person, auf die von dir gerade geschilderte Sehbehinderung. Korrekt. Sonst bist du körperlich fit. Ansonsten bin ich gesund, richtig. Ja. Und dieser eine Makel, den ich habe, der reicht mir wirklich schon aus mittlerweile, um zu sagen, ich würde ein gesellschaftliches Tabu brechen, wenn ich Sexualität praktizieren würde. Andererseits, Jan, du würdest kein Tabu brechen, weil Hunderttausende von behinderten Menschen in allen Variationen der Behinderung haben Sexualität, wenn es denn körperlich möglich ist. Ich meine damit ein Tabu, das ich mir selbst gesetzt habe. Verstehe. Das heißt, du hast wirklich dein ganzes Leben noch nie eine sexuelle Erfahrung gemacht? Richtig. Das heißt, Masturbation natürlich. Das schon, ja. Das schon, aber das mache ich seit ungefähr, wie lange mag es jetzt sein? 6 Monate ungefähr, seit 6 Monaten tue ich das eben auch nicht mehr. Ich habe das ganz normale sexuelle Interesse am anderen Geschlecht natürlich, aber ich verdränge bzw. unterdrücke es eben, weil ich das als, wie gesagt, moralisch verwerflich. Moralisch höchst verkommen ansehe. Weil ich einfach denke, ich tue mich so sehr schwer mit dieser Begrifflichkeit, moralisch verkommen. Ja. Die entsetzt mich geradezu, Jan. Aha. Wirklich, ich bin ganz, ganz erschüttert darüber, dass du das so sagst. Weil ich finde, dass jeder Mensch, egal ob er nur behindert ist, ob er schwarz, weiß, rot oder wie immer ist, ein Recht auf Sexualität hat. Ja, ich sag mal so, ich habe auch nur mit dieser Gruppe von Menschen Probleme. Mir ist es völlig egal, was für eine Hautfarbe jemand hat, woher jemand kommt oder was für einen Glauben er hat. Ja. Aber mit der Gruppe Behinderte, damit habe ich ganz, ganz massive Probleme. Findest du denn, dass auch andere Behinderte keine Sexualität haben sollten? Also um ganz ehrlich zu sein, ja, ich halte es auch, sag ich mal, für einen Fehler der Evolution, dass es sie überhaupt gibt. Oh, jetzt geht's aber rund hier, du. Jetzt geht's aber rund. Ja, leider. Aber ich muss da einfach mal mit jemandem drüber sprechen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll bei dir. Zunächst einmal, noch einmal. Ich glaube, dass gerade auch Hunderttausende, die uns zuhören oder sehr viele Menschen, die behindert sind, sich gerade sehr verletzt fühlen durch das, was du gesagt hast. Ja, diese... Einmal glaube ich wirklich, dass jeder Mensch, egal ob behindert und auch in welcher Art der Behinderung, ein Recht darauf hat, Sexualität zu leben. Wie er die findet, ist dann seine Sache und oftmals auch problematisch, das gebe ich zu. Aber jetzt zu sagen, dass... Wie hast du es gerade ausgedrückt, dass es ein Fehler der Evolution ist, dass Behinderte überhaupt auf der Welt sind? Ja. Da sind wir ja schon fast im Faschistoiden. Ja, ich muss. Nicht fast, wir sind im Faschistoiden. Das ist gar nicht mal so falsch, wie ich jetzt an dieser Stelle zugeben muss, denn das nimmt bei mir wirklich schon sehr, sehr, sehr radikale Formen an. Das finde ich sehr schlimm. Jan, erstmal auf einer sachlichen Ebene. Ja. Alles, was ist, ist Evolution und ist natürlich und hat somit ein Recht auf der Welt zu sein. Nicht die Norm und das Gesunde alleine ist zählend auf dieser Welt, sondern alles, was ist. Ich sehe es zurzeit leider anders. Ja, aber das ist eine ganz schlimme Bewertung, die dahinter steckt. Ja, ja, das ist natürlich abwertend und auch höchst diskriminierend, das ist mir natürlich klar, aber... Ja, und wo fängt es dann an? Du hast nur Augenzittern, sage ich jetzt mal. Du lieber Himmel, ist das so schlimm? Ja, nicht nur das, ich habe ja auch einen Behindertenausweis von über 100%, weil ich eben halt auch eine starke Kurzsichtigkeit habe. Ist schon klar, ich wollte dich jetzt auch nur provozieren. Ja, ist natürlich. Hat's denn funktioniert? Ein bisschen schon, ja. Nochmal gesagt... alles, was ist richtig, weil es so ist, wie es ist. Behinderungen sind in meiner nach meiner Theorie nicht richtig, weil ich einfach immer, ich sag mal so. Wer bestimmt denn, was richtig ist? Wenn die Natur es so schafft und es die Natur so auf die Welt bringt, dann ist es vielleicht bedauerlich für den Einzelnen, aber es gilt 100% als Teil der Natur zu akzeptieren. Nicht für mich, ehrlich gesagt. Ich akzeptiere natürlich andere Meinungen, aber ich habe... Weißt du was? Sprich aus, ich habe dich unterbrochen. Okay, ich akzeptiere natürlich andere Meinungen und höre mir die auch immer gerne an, aber ich habe eben meine eigene These und Sichtweise. Ich erachte nur das als natürlich und von der Natur gewollt, was wirklich keine körperlichen oder geistigen Einschränkungen hat. Ja, aber wo fängt es denn bei dir an? Ist jetzt jemand, der, nur mit einem Bein geboren wird, auch schon nicht mehr lebenswert für dich? Lebenswert würde ich nicht sagen. Es ist einfach ein Fehler der Natur. Lebenswert, ich maß mir nicht an, über Leben und Tod zu entscheiden, also um Himmels Willen. Was ist, wenn jemand durch einen Unfall behindert wird? Das ist was anderes für mich. Sag mal so, ich bin schlau genug, um zu wissen, dass alles im Leben jederzeit passieren kann. Mhm. Aber gesund auf die Welt zu kommen, das ist für mich im Moment wirklich das A und O. Gut. Ob diese Gesundheit dann im Nachhinein erhalten bleibt, weiß ich nicht. Aber es ist für mich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass sie eben da ist, wenn dieser Mensch auf die Welt kommt, dass er nicht behindert geboren wird. Weil dann habe ich wirklich, dann ist irgendwas absolut nicht in Ordnung. Dann ist es wirklich schon massiv. Gut, da steckt natürlich jetzt, wenn man das persönlich sieht, auch deine große Sehnsucht hinter, in Anführungszeichen sage ich das jetzt mal, normal zu sein, normal gesund zu sein. Richtig. Wie lebst du denn eigentlich? Wie ich lebe? Ja, was machst du vom Beruf? Und ich gehe noch zur Schule, ich bin Abiturient. Und ich sag mal so, mein Leben verläuft eigentlich relativ monoton. Ich stehe eben morgens auf, gehe zur Schule, komme nachmittags zurück und dann setze ich mich von Fernseher oder von PC. Mhm. Und ansonsten tue ich eigentlich gar nichts. Ja. Dann beschäftige ich mich eben noch nebenbei mit einigen Themen, die mich eben interessieren. Wie du vielleicht schon herausgehört hast, ich habe ein großes Interesse an Wissenschaft, vor allem Genmanipulation, künstliche Befruchtung etc. Mhm. Weil ich das einfach, weil ich einfach glaube, dass dadurch der Faktor Behinderung komplett ausgeschaltet oder zumindest reguliert werden kann. Okay, dagegen ist ja auch gar nichts zu sagen, wenn man das irgendwann schaffen kann, dass Kinder nicht mehr behindert auf die Welt kommen. Damit ist ja nichts gegen einzuwenden. Absolut nicht. Aber es geht ja darum jetzt, wie man mit den Menschen umgeht, die jetzt auf der Welt sind und behindert sind. Und es geht auch darum, wie die Menschen mit sich selbst umgehen. Jetzt mal abgesehen von der allgemeinen Diskussion, die, finde ich, sehr in die Irre führt und in schlimmes Fahrwasser geraten kann, was du gerade gesagt hast. Glaube ich, Jan, dass du dir selbst... Jetzt ist die Leitung weggebrochen. Das ist ja sehr dumm. Das ist ja sehr dumm. Ich wollte eigentlich sagen, vielleicht hört er jetzt zumindest vor dem Fernseher oder am Radio noch zu, dass du dir selbst extrem schadest damit, mit dieser Haltung. Und du dein Leben und deine Psyche eigentlich auch enorm belastest und kaputt machst. Wir versuchen ja auf jeden Fall gleich wieder zu bekommen. Wenn es nicht mehr in die Sendung klappt, dann auf jeden Fall reden wir im Hintergrund weiter mit ihm. Das war Jan. Jan zum Thema Ich habe nie Sex. Das ist eben auch unser Thema heute Nacht, falls ihr gerade zugeschaltet haben solltet. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die freiwillig oder unfreiwillig auf Sex verzichten. Vielleicht schon sehr lange. Aus körperlichen Gründen, aus vielleicht auch religiösen Überzeugungen, vielleicht auch aufgrund von schlechten Erfahrungen, die ihr mit Sexualität irgendwann vielleicht für lange Zeit einmal gemacht habt. Ich bin jetzt verbunden mit Sabine und Sabine ist 49. Guten Morgen, Sabine. Ja, guten Morgen, Jürgen. Das muss ich sagen, das hat mich eben etwas geschockt, was der Jan gesagt hat. Ja, ich bin selber eine behinderte Schwester und kenne viele Behinderte. Und ich finde es sehr schade, dass der Jan da wohl scheinbar so einen Selbsthass hat, dass er nicht sieht, dass die behinderten Menschen auch wirklich einen großen Beitrag für uns zur Gesellschaft leisten. Wir können sehr viel lernen, wenn wir mit Menschen umgehen, die behindert sind, auch für uns selbst. Und das finde ich sehr schade. Er ist ja noch sehr jung. Ich hoffe, dass er da noch ein bisschen seine Meinung ändert im Leben. Ich habe es ehrlich gesagt auch so explizit von einem Betroffenen noch nicht gehört. Du schon mal? Ja, nein, das habe ich noch nicht gehört. Ich habe keine Ahnung. Nein, nein, vor allen Dingen, weil ich in dem, was ich alles so kennengelernt habe, dass natürlich seine Behinderung wirklich minimal ist, nicht? Genau. Also das eigentlich ja, also sich da selbst als Ausschuss zu bezeichnen, was er ja eigentlich letztendlich tut, finde ich für ihn sehr, sehr schade. Also ich hoffe, dass er da nochmal eine andere Einstellung zu sich selbst auch findet. Das hoffen wir auch und wir versuchen alles, ihn nochmal in die Strippe zu bekommen, entweder in der Sendung oder dann für nachher, nach der Sendung. Ja. Sabine, aber du hast dich auch zu dem Thema gemeldet. Warum? Ja, ich habe mich zu dem Thema gemeldet und ich habe in den Vorgesprächen, die ja immer bei so einer Sendung sind, habe ich doch auch gemerkt, wie wahnsinnig schwierig es ist, darüber zu reden eigentlich. Obwohl einen das natürlich auch beschäftigt, weil Sexualität ja einfach im Leben so präsent ist, im Alltag und so um einen herum. Natürlich. Und wenn man selber eben nicht so daran teilnimmt, ist das schon eigenartig also eigentlich. Ist es bei dir der Fall? Du nimmst da nicht teil? Das ist bei mir der Fall, ja. Und wie lange schon nicht? Jetzt eigentlich seit etwa 5 Jahren. Ja. Und weil einfach es sich in meinem Leben so nie ergeben hat. Am Anfang war ich immer in die falschen Männer verliebt, immer in Leute, die weit weg waren. Vielleicht habe ich mir das unbewusst auch selber so ausgesucht, weil ich eben auch auf mich vielleicht nicht so gut zu sprechen war, was meine Körperlichkeit, meine Äußerlichkeit betrifft. Und dadurch dem Thema letztendlich unbewusst ausgewichen bin. Und ja, später habe ich dann eine ganze Zeit lang mich überhaupt nicht mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und mich meinen doch sehr zahlreichen Interessen gewidmet, sehr intensiv. Ich habe auch einen tollen Job, mit dem ich mich sehr wohl fühle. Und was machst du? Ich bin in der Musikbranche tätig und das ist sehr schön. Ich habe viel mit Menschen zu tun. Und bist du nicht Sängerin? Nein. Im Hintergrund? Nein. Du arbeitest im Hintergrund irgendwas? Ich unterrichte. Ach, du unterrichtest? Ich bin in der Pädagogik tätig und unterrichte und eben Musikinstrument. Und das macht sehr viel Spaß, ist toll. Und man hat mit vielen Leuten allen Alters zu tun. Und ich bin eigentlich auch ein sehr kommunikativer und aufgeschlossener Mensch. Und so, seit fünf Jahren kein Sex. Ja, und davor eben auch eigentlich wenig. Richtig. Mhm. Ja, genau. Hast du denn schon einmal in deinem Leben einen tollen Orgasmus gehabt? Nein. Auch nicht mit dir selbst? Also schon so, dass ich das Gefühl hatte, ja, okay, jetzt bin ich erstmal ein bisschen zufrieden. Aber ich denke nicht schon. So doll. Bitte? Nee, das ist nicht so toll. Das heißt, vielleicht auch am Anfang sehr stark mit Hemmungen versetzt, nicht? Also ich habe erst relativ spät dann auch gelernt, dass mit mir selber nun umzugehen auch nicht amoralisch ist. Und hat man dir vorher beigebracht, dass das unmoralisch ist? Ich habe ein sehr schwieriges Verhältnis, oder eigentlich habe ich meinen Vater sehr geliebt, aber mein Vater hat mir ein sehr, sehr schwieriges Frauenbild eigentlich vermittelt. Mhm. Also einerseits sind alle Frauen leicht zu haben, so nach dem Motto, und auf der anderen Seite müssen sie möglichst möglichst nonnenartig sein. Also sehr, sehr schwieriges Frauenbild. Wann hast du denn zum ersten Mal dich selbst befriedigt? In welchem Alter? Eigentlich schon relativ früh. Ah ja. Das ist eigentlich schon relativ früh. Ich war auch immer, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich war auch immer tief verliebt, also schwerst verliebt, früh wenn ich dann verliebt war. Früher heißt in der Pubertät oder so? Ja, so 12 oder so. Und wie ist es jetzt in den letzten 5 Jahren? In den letzten 5 Jahren ist das eigentlich komplett eingeschlafen, weil ich in einer eigentlich wahnsinnig glücklichen Beziehung mit meiner Lebenspartnerin, also ich bin richtig verheiratet, lebe. Ja. Und, Du bist alleine. Nein. Ja, du bist in einer lesbischen Beziehung. Richtig, genau. Und ihr habt keine Sexualität in der Beziehung? Nicht mehr, nein. Also wir hatten es am Anfang ein bisschen versucht, sozusagen. Wir kannten uns auch schon sehr, sehr lange. Und wie lange hattet ihr denn? Entschuldigung, ich muss immer dazwischen gehen, um das zu verstehen. Ja. Wie lange hattet ihr denn Sex? Also natürlich in der Zeit, bevor wir geheiratet haben und dann auch hinterher noch ein bisschen. Aber es ist eigentlich relativ früh eingeschlafen. Warum? Das mag daran liegen, weil wir beide eben auch nicht jetzt hundertprozentig lesbisch sind, sondern uns einfach ineinander so verliebt haben, weil wir so gut zusammenpassen und uns einfach unser Leben zusammen so harmonisch. Und ich habe jetzt auch ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich dieses Telefonat führe, obwohl ich davon nichts weiß und so. Ja. Also das. Das heißt, ja, du hast in der Ehe hast du keinen Sex und du hast auch mit dir selbst seit längerer Zeit schon keinen ganz, Sex. Ganz komisch finde, dass ich ja nun eigentlich eine Partnerin habe und das hemmt mich dermaßen auch. Also es ist bei mir auch jetzt total eingeschlafen und ich merke, dass ich mich von dem Thema mehr und mehr entfremde. Aber eigentlich bin ich nicht so. Eigentlich bin ich ein leidenschaftlicher Mensch. Und das heißt, so ganz tief in dir gibt es schon so geheime Sehnsüchte noch? Ja, auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall, ja. Und die beziehen sich dann eher auf Männer? Komischerweise beziehen sie sich eben gar nicht auf mich. Also auf Männer oder Frauen, da bin ich eigentlich recht flexibel, muss ich sagen. Mhm. Also ich finde sowohl Männer als auch Frauen attraktiv. Bei Männern ist bei mir ein bisschen das Problem, dass ich aufgrund dieser wahrscheinlich doch sehr schwierigen Vaterbeziehung ein Problem habe, wirklich ein Vertrauen zu Männern auf einer intimen Basis zu entwickeln. Du hast gesagt, diese Sehnsüchte beziehen sich nicht auf dich? Nee, genau. Also ich habe große Schwierigkeiten, mich selbst in einem Szenario so real wie ich bin wahrzunehmen. Das, Könnte man im ersten Moment glauben, wenn du so erzählst, da ist irgendetwas schief. Da ist irgendetwas, läuft immer noch nicht richtig. Ja, ich glaube das auch. Nun habe ich, weil wir eben eine relativ schwierige, durch meine behinderte Schwester und so auch eine schwierige Kindheit grundsätzlich alle hatten, auch meine Eltern, die ich sehr, sehr liebe. Also ich bin da auch voll mit versöhnt, ja. Aber um das aufzuarbeiten, habe ich eigentlich eine lange Therapie gemacht, die auch sehr gut gelaufen ist, die mich auch wirklich so aus meinen Depressionen rausgeholt hat. Aber ich glaube auch letztendlich, dass auch der Anteil daran, dass wir jetzt in der Ehe wenig Sex haben, dass das eigentlich meine Schuld ist. Mhm. Wie geht denn deine Partnerin damit um? Verzichtet die denn auch so gerne, sage ich mal, wie du? Also ich glaube nicht, dass sie gerne darauf verzichtet. Sie sagt immer, dass sie das nicht so braucht. Ja. Und dass sie immer, wenn sie dann, wenn es zu was kommt, dass sie das Gefühl hat, dass sie die Initiative übernehmen muss. Ja. Wie alt ist und sie? Das möchte sie nicht so gerne, ein Jahr älter als ich. Ja, das möchte sie nicht so gerne. Mhm. Und sie nimmt dann auch immer sehr viel Rücksicht auf mich, weil ich ja keine Erfahrung habe und sie mich irgendwie nicht verletzen oder irgendwie schockieren möchte oder so. Und hat aber selbst natürlich auch, sie hat Erfahrung mit Männern, aber auch nicht mit Frauen. Ja. Und deswegen sind wir so ein bisschen ratlos einfach. Nicht? Das heißt, in der Zeit, in der ihr zumindest mal ab und zu sexuellen Kontakt hattet, war das auch nicht so, ich sag's mal salopp, der Knallersex? Nee. Und aber nicht, weil wir uns nicht mögen oder weil wir uns nicht attraktiv finden oder so, sondern weil es einfach zu, ich glaube, es ist einfach zu viel Rücksichtnahme da. Auf was? Auf darauf, dass man den anderen nicht verletzt oder dass man den anderen irgendwie in seinen... Verletzt? Ich frag mal gleich, verletzt man den anderen, wenn man ihn begehrt? Nein, eigentlich nicht. Nee, ich weiß. Es ist alles so ein bisschen, wie gesagt, in den Vorgesprächen dachte ich eigentlich, was habe ich eigentlich für ein Problem? Ja, wo ist eigentlich das Problem? Mhm. Wir haben uns doch lieb. Mhm. Nicht? Und ich glaube, ich bin so lange nicht an dieses Thema rangegangen und deswegen war die Ankündigung deiner Sendung für mich auch wie so ein Kick eigentlich. Ich meine, ich bin ja wirklich der Auffassung mittlerweile in uns, es ist absolut legitim, wenn Menschen sich auch gegen die Sexualität entscheiden. Ja, ja. In unserer hochsexualisierten Welt, wo man jeden Tag zugeballert wird mit sexuellen Reizen und es zum guten Ton gehört, dass man wirklich extrem aktiv ist und sich extrem entfaltet, ist das ja fast schon ein Tabu zu sagen, nein, ich möchte damit nichts zu tun haben. Ja, ja, ja. Ich respektiere das völlig. Mhm. Aber ich bin dann immer skeptisch, wenn ich den Eindruck habe, das basiert aufgrund eines Problems, einer Verdrängung oder einer Verletzung oder was auch immer. Mhm, das sehe ich auch so. Und es ist so, also für mich ist tatsächlich so, also ich würde liebend gern mein Leben lang auf Sex verzichten, wenn ich diese Partnerschaft erhalten kann, ja. Mhm. Aber ich glaube, dass das eine Zeitbombe ist. Ich glaube, dass irgendwann einer von uns doch gerne wieder einfach Sex haben möchte und auch erfüllten Sex haben möchte. Und ich glaube, deswegen müssen wir an dieses Thema ran. Und wir waren auch schon kurz davor, wir haben auch schon wirklich darüber geredet. Ja. Ich muss dabei immer ein bisschen vorsichtig sein, weil sie sehr leicht das so darauf bezieht, ob sie was falsch gemacht hat. Sie möchte mal alles richtig machen mir gegenüber. Und da habe ich sie eigentlich beruhigen können. Und ich war schon drauf und dran, jetzt also eine Paartherapie praktisch mal zu machen oder mal zu gucken, was ist da. Wenn du da kurz zuvor bist, mach es. Redet. Ja, ja. Jetzt ist eben das Problem, dass sie eine schwere Erkrankung gekriegt hat und dass jetzt alles eigentlich sich natürlich total zurückgezogen hat. Aber ich glaube, dass wir langfristig da schon ran müssen. Ja, also es ist ein bisschen schwierig. Also hier in der Stadt, in der ich lebe, habe ich eigentlich das Gefühl, das sind immer nur Männer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir so zwei Frauen dieses Problem haben, würde ich glaube ich schon lieber mit einer Frau irgendwie sprechen. Ja. Wir können uns ja mal im Hintergrund schlau machen, ob wir vielleicht in deinen Nachbarstädten irgendwie eine Beratung finden, die auch von Frauen angeboten das wird. Das wäre ganz toll. Da würde ich mich sehr freuen. Das machen wir. Ja, Sabine, da musst du noch mal ran, glaube ich da auch. Da muss ich ran. Ja. Entweder alleine oder zu zweit. Genau, sehe ich auch so. Die Beziehung ist auf jeden Fall wert, sie zu erhalten. Ja. Nee. Danke für dein Vertrauen, dass du angerufen hast. Ja, und es doch, war mir auch sehr, sehr wichtig. Es war das erste Mal, dass ich darüber so gesprochen habe. Und ich danke dir ganz herzlich und du machst eine tolle Sendung und mach weiter so. Vielen, vielen lieben Dank, Sabine. Du legst auf und der Henning, das ist jetzt ein Mann, aber es geht ja nur um eine Information. Der ruft dich gleich zurück. Ja, danke schön. Alles Gute, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, Rüdiger ist hier. Rüdiger ist 59. Guten Morgen, Rüdiger. Guten Morgen, Domian. Ich finde deine Sendung super toll. Dankeschön. Ja. Vielen, vielen Dank. Rüdiger, Leben ohne Sex, nie Sex. Du hast nie Sex. Bei mir ist es zurzeit so, dass ich seit Oktober keinen Sex habe. Seit Oktober? Weil ich krebskrank bin. Ja. Und ich jetzt gerade in der Chemotherapie bin. Mhm. Wo die Medikamente mich so runterfahren, dass ich, gut Deutsch gesagt, keinen mehr hochkriege. Ja, und wahrscheinlich auch gar keine Lust auf sowas hat. Keine Lust habe ich auf sowas, bin sehr kraftlos. Ja. Bin froh, wenn mich meine Frau die Treppe hochschiebt und ich dann ohne Atemnot dann oben ankomme. Was für einen Krebs hast du? Ich habe ein sogenanntes Plasmozytom, das ist ein Blutkrebs. Ein Blutkrebs? Ja, wenn das Immunsystem betrifft. Mhm. Aber ich habe mir den besten Krebs ausgesucht, den ich mir aussuchen konnte. Der ist so gut behandelbar, dass man die weißen Blutkörperchen, glaube ich, oder Plasmo, die Kappa-Gruppe, die macht, die hat eine Raumforderung produziert am Kreuzbein und die hat auch mein Ischiasnerv gedrückt. Daraufhin habe ich es erst gemerkt. Ah, ja. Aber es ist ein Krebs, eine Krebserkrankung, die man gut therapieren kann, so habe ich es richtig verstanden, ja. Ich hoffe. Und man hat es noch rechtzeitig bei dir entdeckt. Ja. Ich habe mehrere Stellen im Körper, das sind aber nicht Metastasen, das ist systemisch bedingt. Mhm. Du bist jetzt in einer Chemotherapie, ist es die erste? Ja. Ja. Wie viel wirst du machen müssen, kann man das schon sagen? Ich bin jetzt im dritten Zyklus. Ja. Und dann werde ich stationär aufgenommen und dort werden mir Stammzellen entnommen. Mhm. Und dann wird das ganze System bei mir irgendwann komplett runtergefahren und dann werde ich mit den Stammzellen wieder aufgepäppelt. Verstehe. Das ist so die Therapie. Okay, das je besser die anschlägt, desto besser sind meine Heilungschancen. Ja. Das heißt, ganz geheilt werde ich wohl nicht, weil ja die falsche Information in meinen Stammzellen drin ist. Je besser die Stammzellen jetzt funktionieren, desto länger zögert sich der Zyklus raus, ob ich in 7 Jahren oder in 10 Jahren das Ganze nochmal machen muss. Ich merke, du bist sehr gut informiert. Überhaupt verstanden. So, das ist natürlich klar. Für einen Laien ist das auch klar, dass man da keine Lust auf Sexualität hat und auch wahrscheinlich, wie du es auch gerade schon gesagt hast, gar nicht fähig dazu ist, körperlich fähig dazu ist als Mann. Und ich habe so eine liebenswerte Frau, die das akzeptiert. Wie war das denn vorher, vor der Erkrankung? Habt ihr eine regelmäßige und vitale Sexualität gelebt? Oh ja, wir können, sobald wir Zeit hatten, im Urlaub zum Beispiel, haben wir jeden Tag Sex miteinander. Wie lange seid ihr schon zusammen? Mit meiner jetzigen Frau bin ich im 7. Jahr verheiratet. Ja. Sie ist meine zweite Frau. Mhm. Mit der ersten Frau hatte ich 22 Jahre lang eine Ehe, wo ich 3 Kinder habe. Mhm. Und die war so drauf wie die Frau vorher. Ich habe ja den Lärm nicht mitbekommen. Achso, da gab es keinen Sex oder fast keinen Sex? Da gab es keinen Sex. Das heißt, hat sich viel aufgestaut bei dir. Jeder Schuss war ein Treffer bei den Kindern, so ungefähr. Mhm. Und unsere Ehe ist deswegen auch auseinandergegangen, weil meine Frau damit wenig Bedürfnis hatte. Mhm. Ich habe deswegen auch eine anderweitige Beziehung begonnen gehabt. Eine was? Eine anderweitige, langfristige Nebenbeziehung gehabt mit meiner, als ich damals verheiratet war, heimlich quasi. Aber nicht mit deiner jetzigen Partnerin? Mit meiner jetzigen Partnerin hat das auch heimlich begonnen. Also. Das hat uns unser Freundeskreis aus der Übel genommen, weil erst war das eine Affäre, bei mir war das eine Bedürftigkeit, Sex zu haben, während meine erste Ehefrau hatte kein Bedürfnis auf Sex. Ja, also soweit die Vorgeschichte, dass das schon ein großes Bedürfnis war, nachdem du fast über 20 Jahre da nicht so sehr auf deine Kosten gekommen bist. Ja, genau. Und dann habe ich mit meiner zweiten Frau jetzt ein Doppelleben geführt. Ja. Das haben unsere Familien recht ernst. Meine zweite Frau hat auch Kinder. Mhm. Dann haben uns unsere Familien, als wir es aufgelöst haben, das sehr übel genommen. Mhm. Aber du hast heute, ihr habt Kontakt zu euren Kindern. Inzwischen ist alles wieder prima. Sehr gut. Meine erste Frau hat auch einen neuen Lebenspartner und ist damit sehr glücklich anscheinend. Okay, lass uns mal aus der Vergangenheit, aus der tiefen Vergangenheit rausgehen, zu euch jetzt hin. Ich wollte damit deutlich machen, was unterschiedliche Bedürfnisse zum Sex eigentlich denn ausmachen können mit Lebensentwürfen. Mhm. Und ich mache eine Wette, wenn ich damals mit dir telefoniert hätte, als ich die doppelte Beziehung hatte, dass du uns den Marsch geblasen hättest, uns heimlich ein Paar. Oder ich hätte dir gesagt, dann löst deine Ehe auf, wenn du so unglücklich bist. Und ja, die wollte ich damals noch nicht auflösen, weil meine Kinder noch jung waren. Verstehe. So, jetzt aber nochmal zu jetzt. Ja. 7 Jahre mit der Frau zusammen, so ineinander verliebt, dass ihr fast jeden Tag immer noch Sex habt, nach 7 Jahren, was schon erstaunlich ist, finde ich. Ja, ist es auch. So, und jetzt bist du sehr, sehr krank, seit Oktober läuft gar nichts mehr. Wie geht deine Frau damit um, dass es nun nichts, keine Sexualität gibt? Ich habe heute Nachmittag noch mit ihr darüber gesprochen. Mhm. Jetzt ist sie im Bett und schläft. Ich soll die Sendung aufnehmen. Habe ich jetzt gemacht. Und also das Schmusen reicht ihr völlig. Und sie geht dann nach oben und beschäftigt sich mit sich selbst. Ja. Und wir haben das gemeinsam gekauft, was ihr dabei hilft. Ach, Moment mal. Dann, ich schmust ein bisschen und dann geht sie nach oben und masturbiert, wollen wir es klar ausdrücken. Genau. Ja. Und was habt ihr da gemeinsam gekauft? Oh, wir waren in der Geiergasse in Köln, da gibt es einen tollen Laden, wo nur Frauen sein dürfen. Donnerstag und sonst natürlich noch Männer mit rein. Ein Frauen-Porno-Sexladen, sowas. Oh, Porno finde ich jetzt doof. Nein, Porno nicht. Porno, also ein Frauen-Sexshop. Ja. Genau. Ja. Wir sind da gemeinsam gewesen. Ja. Haben die entsprechenden Vibratoren gekauft. Ja. Und das findet sie toll. Und dann geht sie aber mit dem Vibrator? Ich habe schon mit ihr zusammen gemacht. Aber im Moment ist es so, dass ich so weit weg bin vom Gedanken her, dass sie es für sich alleine macht. Verstehe. Das heißt, das ist für dich, du hast gar keine Lust, dazu zu gucken. Nö, das würde mich nicht jetzt betroffen machen. Ja. Aber irgendwie ist das Thema von mir weg. Ja, ist es für sie dann auch angenehmer, allein zu sein als... Weiß ich nicht genau. Hast du sie gefragt? Sie macht das nicht heimlich. Nee, aber weißt du? Also du weißt es nicht genau, ob es ihr vielleicht sogar lieber wäre, wenn du im Zimmer sein würdest, wenn sie es macht? Das stört sie nicht. Das hat sie bisher nie gestört. Als ich noch fit war, dann habe ich auch dort mit dem Dildo gemacht. Und wir haben auch so ein anderes Teil gekauft. Das ist so ein Innenteil, was ich dann witzig finde. Ja, ich meinte jetzt... aber ist nicht so, dass sie das jetzt mit Absicht allein nach oben geht. Mhm. Gut, also das ist jetzt so die Regel, du bist da nicht bei im Moment. So, das ist, weil ich jetzt und so lustlos bin. Ja. Mhm. Ich wundere mich gerade ein bisschen... dass sie überhaupt auch Lust auf Sexualität hat. Mhm. Ich denke, wenn mein Partner so schwer krank wäre, hätte ich auch nicht so Bock auf so Sachen. Und ich weiß nicht, ob sie das macht, aber sie hat trotzdem ihre eigene Lust. Doch. Mhm. Gut, wenn es so ist, dann ist es ja auch völlig in Ordnung, wenn ihr da so ein Reglement gefunden habt und so offen damit umgeht. Wo gibt es denn sowas? Dass ihr zusammen in den Sexshop geht und verschiedene Vibratoren kauft für die Frau. Ist natürlich das nicht selbstverständlich heute? Nein, das was fahrlos zieht? Nein, ich glaube nicht, dass das selbstverständlich ist, wirklich nicht. Das ist komisch, dass das nicht ist. Du ahnst gar nicht, wie viel Schweigen unter Paaren herrscht. Ich kann damit so locker umgehen, weil ich hoffe, dass ich ab Sommer auch wieder mitmischen kann. So, das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Kann man absehen, wann du wieder einsatzfähig bist? Sommer, sagst du. Das will ich hoffen. Ja. Das ist meine Zukunftsprognose, dass das bei mir alles so weit geheilt wird und dass ich dann irgendwann auch wieder dass da mir die Lust zurückkommt. Ja. Wenn nicht, das finde ich dann nicht so toll. Dann wüsste ich nicht auf Dauer, wie ich mit meiner Partnerin damit umgehen würde und ob sie dann damit weiterhin zufrieden wäre, nur mit sich selbst. Gibt es da Erfahrungswerte, ob und wann die Lust zurückkommt nach einer solchen Behandlung? Das muss ich gestehen, habe ich den Arzt nicht gefragt. Ja. Mit dem habe ich auch noch nicht thematisiert, dass ich keinen Bock mehr habe. Gehen wir mal von der besten Prognose aus, dass alles wieder ins Lot kommt, so wie vorher. Ja. Und dass das dann bald eintritt. Ja, also ich finde das eine tolle Lösung. Du leidest im Moment nicht drunter, weil du einfach keine Lust drauf hast, aufgrund deiner Angeschlagenheit. Ja. Deine Frau muss auch nicht drunter leiden, weil ihr einen Weg gefunden habt, das zu machen. Also das ist absolut vorbildlich. Das zeigt aber auch wirklich, wie viel Vertrauen und Innigkeit zwischen euch herrscht. Ja, und deswegen reichen die Schmuseinheiten. Heute Nachmittag haben wir jetzt zusammen im Bett gelegen und miteinander gequatscht und diese Intimität reicht völlig aus, um das zu befriedigen. Rüdiger, vielen Dank, dass du uns ein wenig Einblick in eure Intimität gewährt hast. Vielen, vielen Dank. Ja. Und von Herzen wünsche ich dir gute Besserung und dass es bald richtig bergauf geht und du wieder gesund wirst. Ja, nur wichtig nochmal dieser andere Aspekt mit meiner anderen Ehefrau, ich habe mich damals völlig missachtet gefühlt von meiner Frau. Mhm. Und das war für mich ein Grund. Ich habe dann versucht, mit ihr darüber zu reden. Das ging nicht. Mhm. Wir haben keine Gesprächsebene gefunden. Mhm. Dann habe ich ihr Briefe geschrieben, dass wir uns vielleicht über Fremde holen könnten. Mhm. Diese Briefe wurden nicht beantwortet. Mhm. Das hat letztendlich dann zum Scheitern unserer Ehe geführt. Mhm. Und missachtet zu werden in diesem sexuellen Bereich, ist ganz schön. Wird man auch missachtet als Persönlichkeit. Ja. Absolut. Und absolut. Ich mache eine Wette, das war nicht das Verschulden meiner damaligen ersten Frau. Da habe ich mit Sicherheit eine Menge dazu beigetragen, vielleicht durch mein Verhalten, dass ich eine andere Beziehung, die sie mit Sicherheit gespürt hat, nebenbei hatte laufen. Mhm. Und dann war das auch so ein Ding, dass sie deswegen nicht mit mir darüber sprechen konnte. Verstehe. Aber diese Missachtung der Persönlichkeit führt dazu, dass Beziehungen scheitern. Ja. Wenn man das dann nicht thematisieren kann, wird es zum Scheitern zu Ehen. Ja. Rüdiger, na? Danke für den Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Macht's gut, dass du weiter bist. Das ist schon toll, auf die Leute eingehst. Dankeschön. Diese Einstellung von einem jungen Mann, der 18-jährige Hilfe. Ja. Von den Behinderten, ne? Ja, genau. Rüdiger, alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. 1:37 haben wir. Und hier ist Frank. Und Frank ist 34. Guten Morgen, Frank. Grüß dich. Einen schönen guten Morgen. Hallo Frank, du klingst aber weit weg. Ich klinge weit weg. Das hat mir dein Kollege auch schon gesagt. Warum kann ich allerdings jetzt nicht nachvollziehen? Rufst du aus Afrika? Aus Afrika ein? Nein. Frank, das Thema heißt, ich habe nie Sex. Richtig. Ich könnte es auch etwas umschreiben mit den Worten, ich hatte noch nie Sex. Du hattest noch nie Sex? Richtig. Mit 34? Und für mich ist das was Selbstverständliches. Dass du keinen Sex hast? Richtig, ganz genau. Und das kommt einfach dadurch, dass ich die richtige Frau noch nicht gefunden habe. Oder ich möchte es mal so sagen, ich habe sie zwar gefunden, aber sie war leider für mich nicht mehr frei. Mhm. Und darum ist das für mich auch was Selbstverständliches, dass ich bisher noch keinen hatte. Ja, das heißt, du wartest mit dem Sex auf die richtige Frau? Richtig, die wahrscheinlich nicht mehr kommen wird. Die wahrscheinlich, oh, da bist du aber sehr pessimistisch, wenn du mit 34 sagst, die kommt nicht mehr. Wie muss denn diese Frau aussehen, wenn das so eine besondere Frau ist? Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also, ich gucke noch nicht mal so aufs Aussehen. Einfach auf mir persönlich würde es da mehr auf, ich sag mal, auf die Persönlichkeit als aufs Aussehen ankommen. Okay. Und daher ist die Frage sehr schwierig zu beantworten. Ich verstehe. Aber es muss dann eben passen für dich und das lässt sich theoretisch auch sehr schwer sagen. Aber du bist ein junger Mann, immer noch, und hast die Zeiten auch schon hinter dir, als du noch viel jünger warst. Da hat man doch Bedürfnisse und Sehnsüchte. Wie bist du mit diesen Sehnsüchten und Bedürfnissen umgegangen? Dass ich da gewisse Bedürfnisse habe, vielleicht in den jungen Jahren, sprich in der Pubertät, das ist eine Selbstverständlichkeit, aber ich würde mal behaupten, ich kenne dieses Bedürfnis, ich verstehe dieses Wort Bedürfnis auch irgendwie so ein bisschen, ist das für mich ein Brief mit 7 Siegeln. Also ich habe dieses Bedürfnis, will ich jetzt einfach mal strikt weg behaupten, einfach gar nicht. Onanierst du? Habe ich früher gemacht, und zwar, wie gesagt, als ich so 16 bis 18 Jahre alt war. Ansonsten eigentlich gar nicht. Gar nicht mehr. Nein. Und du ertappst dich nicht dabei, dass du attraktiven Frauen hinterher schaust, dass du bei Filmen hängen bleibst, wo Sexszenen zu sehen sind? Also, ich bin jemand von der Sorte, der, ich sag mal, meint von sich selber aus, sagt, er hätte einen ganz großen Anstand und Sitte, und für mich verträgt sich das eigentlich. Also so Pornofilme und sowas, das bin ich grundsätzlich ab. Also, wir müssen ja nicht in den Pornobereich gehen, aber es gibt ja genügend erotische Filme, die man auch im freien Fernsehen sehen kann. Interessiert dich das nicht? Guckst du da nicht hin? Erregt dich das nicht auch dann unter Umständen? Ich würde sagen, nein. Also erstmal gucke ich ziemlich wenig Fernsehen. Und wenn wir zu dem kommen, ich bin einer, der schaltet lieber schnell weg, als sich sowas anzutun, auf gut Deutsch gesagt. Wenn du im Sommer über die Straße gehst und siehst nette Mädels mit kurzen Röcken, tollen Kleidern, tolle Figur, guckst du da auch weg? Das ist eine absolute Horror für mich. Also entschuldige, ich weiß, du wirst vielleicht jetzt wird man wahrscheinlich sagen, der hat nicht alle. Also das sind für mich keine Frauen. Das ist vom Moralischen her überhaupt nicht drin. Also ja, da komme ich gerne weg. Du willst doch nicht, dass die Frauen verschleiert rumlaufen wie in Afghanistan, oder was? Nein, um Gottes Willen. Also nein, so weit will ich nicht gehen. Also eine junge Frau, die sich... Ja gut, was heißt vernünftig? Eine junge Frau, die irgendwie ein schickes Sommerkleid anhat, wo man sieht, dass sie eine tolle Figur hat, einen tollen Busen hat, schöne Beine hat. Nee, das finde ich schon ein bisschen zu hart. Also das muss nicht sein. Das geht überhaupt nicht. Also die sollen lange Kleider anziehen, oder was? nicht über den Gang fährt, aber man muss nicht sehen, dass man nicht sehen soll. Und mal ganz vorsichtig raus. Was ist denn da mit dir los? Kommst du aus einer strengen religiösen Ecke? Überhaupt nicht, nein. Überhaupt woher nicht. Woher kommt denn diese sehr puristische, puritanische Einstellung? Woher kommt das? Habe ich einfach. Ich weiß nicht woher. Du wirst mich sicher jetzt fragen, ob ich so erzogen bin. Und da würde ich ganz klar sagen, nein. Meine Eltern haben mir also freien Lauf gelassen, zu entscheiden, was ich will. Und meiner Ansicht nach ist es einfach nicht statthaft, sich da so darzustellen. Also aber ich bin da ein bisschen strenger drin. Jetzt übst du ja ein strenges Urteil über 80%, fast 80% der Frauen in Deutschland. Oh, ja, ist möglich. Also so, ich denke nicht, dass es 80% sind. Ich denke doch schon ein bisschen weniger, aber... ich halte also sehr viele Frauen, muss ich jetzt sagen, ich weiß, der Aufschrei wird groß sein, aber ich halte es für unmoralisch. So leid es mir tut, aber das ist meine Meinung. Und was denkst du über die Männer? Die ziehen sich auch sexy an, die Jungs und enge Hosen und alles Mögliche. Wie siehst du es bei denen? Auch über die Männer habe ich ein sehr schlechtes Urteil, muss ich ehrlich sagen. Es gibt mir zu viele Männer, die nur in Anführungszeichen das keine wollen. Kann ich nicht verstehen und kann ich nicht nachvollziehen. Tut mir leid. Wen findest du denn überhaupt gut? Wenn ich gut finde? Ja. So meinst du als Person jetzt? Ja, ich mag so, wie du das so beurteilst. Tust du wirklich die Masse der Menschen, rumpfst du eher die Nase, sagen wir es mal vorsichtig. Mhm. Ja, es gab so mal eine Frau, in der ich mich verguckt habe. Das war im Jahre 2008. Das ist schon ein bisschen was her. Eine ehemalige, na sagen wir mal, Arbeitskollegin von mir, aber das hatte dann leider nicht geklappt, weil sie nicht mehr aktuell am Markt war, wie man so schön sagt, sie war also vergeben und das ist bis heute so die Liebe meines Lebens geblieben und das wird auch immer sein und das war der ja, einzige. Also kann man es angucken. Da sage ich, das ist eine ganz tolle. Wie hat die sich immer so angezogen? Nicht zugeknöpft ist jetzt sicherlich das verkehrte Wort, aber Sitzer. So wie ich es als in Anführungszeichen anständiger Mensch eigentlich erwarte, zumindest. Das heißt, diese Frau, diese eine Frau war so das Einzige, was du so in Richtung Liebesgefühl und Leidenschaft, Sehnsucht mal erlebt hast. Boah, Leidenschaft, eigentlich weniger. Ich fand sie eigentlich wegen ihrer Persönlichkeit mehr gut. Gab es da keine heimliche Sehnsucht, sich vorzustellen, mit der Frau mal zu schlafen? Nö, eigentlich nicht. Nee. Ja, aber dann kannst du dich auch mit einem Mann anfreunden, wenn es nur um die seelisch-platonische, geistige Ebene geht? Natürlich wäre das machbar, aber wie gesagt, ich bin mit dem Umstand, den ich dir jetzt beschrieben habe, eigentlich ziemlich glücklich. Und das ist eine wichtige Aussage, Frank. Wenn du das klingt für uns befremdlich, was du da erzählst. Richtig. Aber wir sind nicht das Maß der Dinge, wir, die wir eher vielleicht die Mehrheit sind. Wir sind nicht das Maß der Dinge. Nee, aber deswegen, wenn du für dich sagst, dass du so eigentlich ganz gut leben kannst, ja, dann ist es auch okay so, finde ich. Wenn dich das nicht belastet und du nicht traurig darüber wirst, nicht einsam bist? Nö, überhaupt nicht. Also ich kann sowieso Männer grundsätzlich irgendwie nicht verstehen, die nur auf das eine aus sind und irgendwie Frauen aufreißen wollen oder so. Mhm. Gibt dann auch welche, die trösten sich, wenn sie keine finden, die gehen irgendwo da ins Freudenhaus und so weiter. Also diese Gedanken alleine schon, die kann ich nicht nachvollziehen. Aber hab ich gar nicht. Genau. Lass mich nochmal eine sehr intime Frage zu deinen Gedanken stellen. Ja? Du sagst, bei Filmen schaltest du weg, die Frauen auf der Straße guckst du gar nicht so an. Richtig. Gibt es Situationen, wo du bemerkst, dass dich das doch erregt und du eine leichte Erektion bekommst? Also ich würde mal glatt nein sagen. Ist ja erstaunlich. Das war wirklich ganz erstaunlich. Also ich finde das auch, gar nicht mal so erstaunlich. Ich höre das also, ich sag mal so, ich bin in vielen Foren aktiv, wo man mich, naja, sagen wir mal, mittlerweile ganz gut kennt und da sind uns auch alle erstaunlich. Also für mich ist das eigentlich erstaunlich, dass die das ist wieder so Männer, erstaunlich. Die mal gerne wollen, ja. Sag ich immer. Vielleicht hast du auch weniger Testosteron oder weniger Hormone oder so, dass du einfach gar nicht so einen Drang danach hast. Kann ja auch sein. Ist möglich. Ist möglich. Also viele behaupten auch, ich wäre asexuell. Also vielleicht. Da sage ich einfach Quatsch. Also ich habe einfach das Bedürfnis nicht. Ich weiß nicht, was... Nee, das ist ja asexuell, wenn man kein Bedürfnis danach hat. Das ist ja kein Schimpfwort, asexuell. Das ist ja nur eine, nur eine Feststellung. Was machst du in deinem Leben? Was machst du beruflich? Ich bin freiberuflich tätig, unter anderem für die Deutsche Bahn und ein paar private Unternehmen. Mhm. Und wie sieht so dein Umfeld aus? Hast du einen großen Freundeskreis? Also ich muss ehrlich sagen, mittlerweile nicht mehr. Nein. Ja. Wie gestaltest du deine Freizeit? Die Wochenenden, die Urlaube? Ist eine gute Frage. Also ich sag mal so, viel Freizeit habe ich nicht. Ich arbeite relativ viel. Mhm. Und wenn ich mal ein bisschen Freizeit habe, dann setze ich mich natürlich nicht vor den Fernseher. Also nur ganz selten. Ich unternehme einfach mal was und fahre mal ein paar Stunden raus, gehe mal ein Bierchen trinken oder dergleichen. Mhm. Aber so viel unternehmen in der Freizeit... eigentlich nicht, denn davon habe ich nicht so ganz viel. Hast du einen ganz engen Freund? Klare Ansage, nein. Nein. Und das vermisst du auch nicht, dass es da nicht einen engen Menschen gibt? Du meinst jetzt irgendwie eine Person, die ich persönlich gut finde, oder? Nee, so einen ganz guten Freund. Ich habe wirklich nicht verstanden. Ich meine, vermisst du nicht, dass du keinen ganz engen Freund hast? Einen ganz engen Menschen, also keine Partnerin, sondern einen guten Freund hast? Nö, eigentlich nicht. Auch nicht? Nö. Ja. Wie gesagt, das selten, ne? Ja, es ist selten. Und wie gesagt, wenn du sagst, dass du dich damit arrangierst und mit diesem Leben zurechtkommst, finde ich, soll dir keiner reinquatschen, dass du falsch lebst. Du lebst dann schon richtig. Du lebst dir gemäß richtig. Das ist, was du gerade sagst, ist auch eine wichtige Message. Man sollte sich nicht in das reinreden lassen, was man sich selbst ausgesucht hat. Ich kann für mich persönlich nicht ausschließen, dass ich irgendwas falsch mache, aber solange ich damit glücklich bin, ist das doch in Ordnung. So, das ist genau das Wort, Frank. Vielen Dank, dass du uns von dir erzählt hast. Gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Dir auch, danke. Dankeschön, tschüss, Frank. Ciao. Ciao. 0800 220 5050. Silvia, 52. Guten Morgen, Silvia. Guten Morgen. Hallo, Silvia. Ja, du bist auch eine Frau, die nicht viel oder gar keinen Sex hat? Ja, seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren. Wie kommt das, Silvia? Ich weiß es nicht. Es ging plötzlich vor 15 Jahren los. Und da hat sich mein Freund, sag ich mal so, mit mir geweigert, mit mir Sex zu haben. Mhm. Und ich muss sagen, es hat mich erst einen Moment geschockt, dass er das nicht mehr machte. Warum wollte er es nicht? Weil ich so einen ganz starken Ausfluss habe. Ja. Und der stinkt sehr und das war ihm sehr immer unangenehm, sag ich mal so. Mhm. Und ich bin schon zu verschiedenen Ärzten gegangen und habe mich untersuchen lassen und die haben nichts gefunden. Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie oft und wie intensiv ist dieser Ausfluss? Sehr stark. Also sag ich mal, ich muss, wenn ich auf Toilette war, muss ich mich immer sauber machen. Mhm. Weil danach, dann geht es und dann, sag ich mal so, einen halben Tag ist es dann vorbei. Mhm. Aber ich muss nicht sagen, es ist dann wieder... Es belästigt dich jeden Tag, kann man sagen. Ja, es belästigt mich dermaßen. Wie lange warst du denn dann damals mit dem Partner noch zusammen, als der gesagt hat, nein, ich will... Also wir haben uns jetzt letztes Jahr getrennt und wir waren gut und gerne 28 Jahre zusammen. Ach, da wart ihr so lange noch zusammen, ohne Sex? Ja. Und ich muss sagen, ich habe ihn eigentlich nur befriedigt und das ist für mich natürlich nicht gerade schön. Ach so, das musstest du es machen oder? Nein, ich habe es auch mit Freude gemacht, aber dann habe ich es dann nicht mehr gerne gemacht. Mhm. Und du bist ja nie auf deine Kosten gekommen. Nein. Hattest du Bedürfnisse? Ja. Natürlich, ne? Und ich möchte, sag ich mal so, ich möchte schon wieder gerne eine neue Beziehung eingehen. Aber ich habe natürlich vor der neuen Beziehung auch Angst, dass dann der Partner wieder einen Rückzieher macht wegen meinem Ausschluss. Ne? Ja, ich meine, wenn man jetzt das so lange miterlebt hat und dann auch so eine Erfahrung mit dem letzten Partner gemacht hat, dass der sich davor ekelt, so muss man es ja sagen, ist man ja auch gehemmt, könnte ich mir vorstellen. Ja, natürlich. Und vorsichtig. Darf ich dich vielleicht dazu nochmal fragen, weil ich das so gar nicht kenne. Du sagst, es riecht auch sehr intensiv. Wonach riecht denn das? So nach Urin oder? Ja, nach Urin. Ich kann es schlecht beschreiben, wie es riecht. Also ich versuchte schon, meine Ärztin mal ungewaschen hinzugehen bei einer Frauenärztin, um ihr das zu zeigen. Und dann war es natürlich weg und so. Mhm. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Also wenn ich niese oder wenn ich huste, dann kommt es auch. Ne? Und man kann kein Urologe, kein Gynäkologe kann sagen, nee, nichts, was, gar nichts. Was da los ist, woher das entsteht oder wo es austritt. Und wie sieht es aus? Welche Farbe? So gelblich, sag ich mal so. Das kann man ja fast gar nicht glauben, dass das keiner weiß, wie das entsteht. Ja, das ist eben so. Und ich bin schon verzweifelt und weiß gar nicht mehr weiter. In welchem Alter fing das denn so ungefähr an? Also, ja, so mit 35. Mit 35? Mhm. Ja, das ist ja dann schon dann, kurz danach hat dein Partner ja auch gesagt, ich will nicht mehr. Ja. Ein bisschen dauerte das dann noch, aber dann hat er es gesagt. Mhm. Hast du denn auch schon mal irgendwie anderen Leute vielleicht zu Rate gezogen? Ja, ich habe mit meiner besten Freundin drüber gesprochen. Ja. Und die hat mir nur eben einen Arzt empfohlen und hat gesagt, da müsste ich mal hingehen oder so. Ne? Mhm. Und dann bin ich da hingegangen, aber die konnte mir auch nicht helfen und so. Du hat dein Mann hat ja damals vor vielen, vielen Jahren gesagt, dass er damit nicht umgehen kann oder dass ihm das unangenehm ist. Eben ist es unangenehm und ich sollte mal zum Arzt gehen und nachfragen, was das ist und so. Genau. Und dann kamen die vielen Jahre, wo du ihn befriedigt hast, er sich aber gar nicht mehr an dich rangewagt hat. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nein. Auch keine Zärtlichkeiten? Zärtlichkeiten schon, aber eben sexuell war für mich du. Das stelle ich mir frustrierend vor für dich, Silvia. Ja, sehr schlimm, muss ich sagen. Ich stelle es mir frustrierend vor und ich stelle es mir auch verletzend vor. Ja. Da ist ein Typ, der will mich nicht, weil ich stinke oder weil das eklig ist, aber ich soll ihn dann bedienen und er kümmert sich überhaupt nicht um meine Bedürfnisse. Nein. Warum letztendlich hat er sich dann getrennt von dir? Oder hast du dich von ihm getrennt? Wie kam es zu der Trennung? Ja, ich habe mich von ihm getrennt, weil er ist so ein Typ, der jeden Tag bei mir immer angerufen hat, um mir irgendwas nur zu erzählen. Und es war für mich dann nach einer bestimmten Zeit unangenehm, mit ihm eigentlich zu telefonieren. Ach so, ihr habt nicht zusammen gewohnt? Nein, wir haben nicht zusammen gewohnt. All die Jahre? Ich war auch nicht verheiratet. Ich war eben ja, wir hatten eine Beziehung, sag ich mal so. Ja, verstehe. Mhm. So, der ist jetzt weg. Die sexuelle Sehnsucht ist bei dir da. Ja. Das heißt, du würdest gerne mal wieder richtig verliebt sein und Sexualität so genießen, wie du es in frühen Jahren vielleicht mal genossen hast. Ja, ja. Und ich muss sagen, ich habe 8 Nichten und die sind zwischen 12 und 2 Jahre alt. Mhm. Und die wollen ja dann immer spielen und toben und mir ist es dann immer sehr unangenehm, wenn ich dann plötzlich meinen Ausschluss habe und die dann mal, sag ich mal so, da rankommen und dann sagen sie, oh, du stinkst ja so dermaßen. Also so ist das bemerkbar, sogar während, wenn so im normalen Alltag, wenn du mit Kindern spielst. Ja, ja. Wie schützt du dich davor? Hast du dann immer einen Tampon oder hast du eine Binde? Ich gehe dann, sag ich mal so, ich gehe dann ins Bad und wasche mich. Mhm. Und dann ist es ja weg. Mhm. Und dann kommt es, sag ich mal so, nach 4 Stunden erst wieder. Mhm. Hast du dich mal ein bisschen im Internet schlau gemacht? Andere Frauen? Ja, habe ich. Ich habe alles gesucht und nichts gefunden. Nichts gefunden, gar nichts gefunden. Da werden wir dir jetzt auch nicht weiterhelfen können, Silvia. Das tut mir leid. Ja. Wir können gerne mal noch mal ein bisschen gucken im Hintergrund, ob wir irgendeine Idee haben. Vielleicht haben wir eine Idee. Das können wir vielleicht mal so machen. Dann würden wir dich gleich nochmal zurückrufen. Ja. Das wäre die Lösung des Problems. Ja, das wäre nett. Also ich bin ja schon mal froh, dass ich mal durchgekommen bin. Spielen wir noch mal die andere Variante durch, dass du dieses Problem nicht in den Griff bekommst. Dass das nicht, würdest du dich denn trauen, auf einen Mann zuzugehen? Ja, eigentlich schon. Und müsstest dann wahrscheinlich gleich am Anfang mit offenen Karten spielen? Würde ich erst einen Moment nicht so tun, muss ich sagen. Gut, ganz am Anfang muss man das auch nicht machen. Das ist nicht klar. Da hätte ich dann auch, sag ich mal, so große Angst, dass er sich dann gleich von mir abwendet oder so. Ne? Gab es denn eigentlich damals, als das anfing, gab es da irgendein Ereignis in deinem Leben? Gab es irgendeine andere Krankheit, dass das eine Folgeerscheinung davon vielleicht war? Nein, gar überhaupt nicht. Es fing einfach so aus heiterem Himmel von heute auf morgen an. Ja. Und deswegen, also bin ich recht verzweifelt. Also, was ich natürlich sehr gerne mache, Silvia, ich kann meine Zuschauer und Zuhörer fragen, die Zuschauerinnen in erster Linie natürlich und Zuhörerinnen, wer vielleicht ein ähnliches Problem hat, der möge uns mailen oder die möge uns mailen. Ja. Das würden wir natürlich oder werden wir dann gerne an dich weiterreichen. Ja, ich kann dir auch gerne deinen Leuten meine E-Mail-Adresse mitteilen. Genau. Wir würden dich dann so und dann anrufen. Eben können die das ja weiterleiten oder wie, so. Wie sehr ist das für dich alltagsbelastend? Wenn du das gerade sehr, ne? Wenn du das erzählst mit den Kindern, das musst du doch ständig im Kopf haben. Ja, ich habe es immer im Kopf und so. Und ich muss sagen, jetzt habe ich es gerade. Und es, für mich ist es sehr unangenehm. Es stinkt so dermaßen stark, dass ich mir eigentlich schon schlecht wird. Ne? Wie machst du das denn in der Nacht, wenn das in der Nacht passiert? Ja, dann gehe ich ins Bad und wasche mich. Ne? Das heißt, es kann auch mal passieren, dass du aufwachst und es ist im Schlaf passiert und alles ist... Nee, da passiert es nicht. Ach so, das passiert nur, wenn du wach bist? Oder? Ja. Sonderbar. Das ist ja sehr sonderbar. Wer weiß. Vielleicht hat die eine oder andere Frau, die uns zuhört, doch eine Idee. Genau. Manchmal sind es Umwege und die führen dann zur Lösung von seinem großen Lebensproblem. Genau. Dann lass es so verbleiben, Silvia. Wir werden uns bei dir melden, wenn wir Sachen von unseren Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen bekommen haben. Alles klar. Und ich wünsche von Herzen alles Gute und vielleicht können wir dir helfen. Alles klar. Tschüss, alles Liebe, ciao. Soll ich jetzt in der Leitung bleiben? Nee, du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an wegen deiner E-Mail-Adresse. Alles klar. Tschüss, alles Liebe, tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute in der Technik. Nami Strack, morgen freie Themennacht, 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage tschüss, bis morgen, bye bye.